Die sagten also, wir können es besser machen. Sagen wir das ja doch so, dass man es hört. Ja? Ja. Da muss ich allerdings sagen, das ist ein Hochmut, der noch nicht da gewesen ist. Ein Feldmarschall und ein Generaloberst erklären, sie können es besser machen als dir, der unser aller Führer ist, der dir die Grenzen des Reichs an die Grenzen Europas, Sicherheit des Reichs an die Grenzen Europas gegeben hat. Und sie bekennen sich dazu, dass sie sagen, sie werden verstehen, dass man so etwas mit dem Wort Ehrgeiz nie belegt hat. Jetzt schildern sie knapp, was sie nur in der Bettlerstraße erlebt haben. Ich habe mir zuerst erklärt, warum er den Putsch ausgelöst hätte. Wer hat erklärt, warum er den Putsch ausgelöst hätte? Warum denn? Er hielt es für das folgende letzte. Er hielt es für die letzte Stunde. Er war ein eher feiger Detektiv. Was er meinte, dies ist der Ausweg aus dem Krieg. Wir haben so ein paar leidige Kurfürsten, dann Intellektualisten vor dem Hofgerichtshof gehabt, die genau dieselbe Idee hatten, genau dieselbe Idee. Nun, also sie groß aufgeregt, aber damit sie sehen, was sie für Kumpane haben, die schleimigen Kurfürsten, dann Intellektualisten wollten das zusammen mit den ausländischen Arbeitern machen. Ja, ja, die sind ja nicht besser, wenn die es dadurch machen wollen, dass sie mit einem Verbrecherstoß kommen. Und wir,